Und das ist der Jonathan vom AStA, unserer Uni hier. Die Häuser bilden, die sie brauchen. Die Häuser bilden, die sie brauchen. Wo ist der Jonathan? Redebeitrag! Gekommen seid. Wir freuen uns sehr, die Nachtanz-Demo dieses Jahr vom AStA aus unterstützen zu können. Mein Name ist Jonathan, neben mir steht Steven. Ihr habt lange auf uns gewartet, jetzt sind wir da. Wir freuen uns sehr, als AStA hier zu stehen, zu sagen können, wir können diese Demo unterstützen. Wir vertreten die Meinung, dass wir bezahlbaren Wohnraum haben müssen, nicht nur für Studis, sondern für alle Menschen. Wohnraum darf kein Luxusgut sein. Wir müssen dafür kämpfen, dass wir Wohnraum bezahlbar haben und nicht irgendwelche Prestigeobjekte schaffen. Dass wir kulturelle Freiräume haben, die unkommerziell sind, in der sich alle Menschen wohlfühlen, in der alle Menschen teilhaben können. Zudem lehnt der AStA ab, dass die Zweitwohnsitzsteuer immer noch so da ist, wie sie jetzt da ist. Wir würden stattdessen eine Zusatzprämie für Leute, die hierher ziehen, so wie es in anderen Städten schon praktiziert wird. Es sollen auch keine weiteren Mieterhöhungen mehr in den Wohnheimen stattfinden, weil es einfach unverantwortlich ist, dass Studierende teilweise 300 oder 400 Euro für einen Wohnheimsplatz bezahlen müssen. Außerdem freuen wir uns sehr, dass wir trotz der Auflagen, die wir bekommen haben vom Ordnungsamt, von dem Verwaltungsgericht, quasi gewonnen haben, dass wir wenigstens Transparente zeigen können. Wir können immer noch nicht verstehen, warum wir hier auf Dezibel begrenzt werden. Es macht keinen Sinn, dass Public Viewing oder andere Großkonzepte ihren Platz haben und die Nachtanz-Demo klein gehalten werden soll. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid und heute für eine freie Stadt kämpft, für mehr Freiräume und für ein Recht auf Stadt. Für die Unterstützung und die tolle Rede, die aufgrund der miesen Stadtpolitik leider von euch kaum gehört werden konnte. Das ist das Bild, das die Versammlungsfreiheit der Stadt Mainz zeichnet. Wir können nicht mal eine Rede halten. Was ist denn das für ein Zustand? Können die Grünen bitte mal hierher kommen? Grün, komm mal bitte her. Das war's eigentlich schon. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, es geht weiter jetzt.